Aufgabe 5.5 D. In der Kantine lernt Simone Schmidt Jan Sommer kennen. Sie unterhalten sich über das Arbeitsklima in ihren Abteilungen. Beantworten Sie die Fragen. Entschuldigung, ist hier noch frei? Aber sicher. Ich habe Sie schon ein paar Mal in der Kantine gesehen. Sie sind die Trainee, oder? Ja, das bin ich. Mein Name ist Simone Schmidt und Sie sind? Jan Sommer. Freut mich. Und, wie gefällt es Ihnen bei uns? Ja, sehr gut. Zuerst war ich im Vertrieb und im Moment bin ich in der kaufmännischen Abteilung. Oh ja, bei Frau Knupfer. Die ist ganz schön anspruchsvoll, finden Sie nicht? Ja, aber auch sehr offen und hilfsbereit. Sie erklärt viel und so lernt man auch viel. Herrn Leuenberger finde ich da schon etwas schwieriger. Aber eigentlich sind die Kollegen hier wirklich nett. Wo arbeiten Sie denn? Ich bin in der Produktion. Ach, das ist ja interessant. Da fange ich nämlich nächsten Monat an. Wie ist es denn so in der Produktion? Also, ich bin jetzt seit einem halben Jahr in dieser Abteilung und ganz ehrlich, das Arbeitsklima ist dort schlecht. Der Produktionschef, Herr Neuenschwander, ist ein unsympathischer Typ. Die meisten Kollegen haben Angst vor ihm. Er ist autoritär, schreit dauernd und kommandiert die Leute herum. Aha. Und wie sind die anderen Kollegen? Da gibt es zum Beispiel Herrn Latour. Er ist ehrgeizig, arbeitet viel und konkurriert ständig mit den anderen. Er ist überhaupt nicht hilfsbereit, sehr unkollegial. Oh je, das hört sich ja nicht gut an. Naja, es gibt dort auch nette Kollegen. Zum Beispiel Herrn Dietrich. Der ist gutmütig und gelassen und hat immer Zeit, wenn man ein Problem hat. Und ich bin ja auch noch da.